الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angeboten, Gutes zu tun und Schlechtes zu unterlassen. So sandte er uns den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der uns beibrachte zu unterscheiden und uns einen guten Charakter lehrte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich wurde entsandt, um die guten Eigenschaften zu vervollständigen. Und von den gewaltigsten Eigenschaften, die uns Allah subhanahu wa ta'ala anbefohlen hat, ist die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit. Und das Gegenteil zu einer der größten, gewaltigsten Sachen, das ist das Lügen. Imam Muslim hat in seinem Werk berichtet von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, der sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sei aufrichtig, denn die Aufrichtigkeit führt zur Frömmigkeit und die Frömmigkeit führt ins Paradies. Einer sagt ständig die Wahrheit und beharrt in seiner Aufrichtigkeit, bis er bei Allah von den Aufrichtigen geschieden wird. Und wehe euch mit den Lügen. Das Lügen führt zur Verdorbenheit und die Verdorbenheit führt ins Feuer. Einer lügt und beharrt auf Lügen so lange, bis er bei Allah von den Lügnern geschieden wird. Und die Gelehrten sagen zu der Aussage, die Aufrichtigkeit führt zur Frömmigkeit und die Frömmigkeit führt ins Paradies. Und das Lügen führt zur Verdorbenheit und das Verdorbenheit führt ins Feuer. Sie sagen, dass die Ehrlichkeit zu guten Taten führt. Zu guten, aufrichtigen Taten führt. Und die Frömmigkeit ein Wort für alle guten Taten ist. Und was die Lüge angeht, führt sie zu verdorbenen Taten. Unsittlichkeiten, Prostitution. Ja, tatsächlich ist im Arabischen Al-Fujur auch zur Prostitution wird das verwendet. Unsittlichkeit, Verdorben, alles was schlecht ist eigentlich. Somit weicht man vom geraden Weg ab. Man nennt es auch die Wiederbelebung und die Belebung der Sünde, wenn man die ganze Zeit lügt und in dieser Verdorbenheit verharrt. In einer anderen Überlieferung heißt es, seid ehrlich, denn die Ehrlichkeit führt zur Frömmigkeit und wehe euch mit den Lügen. Die Gelehrten sagen dazu, darin steckt das Ausharren in der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und die Warnung vor dem Lügen und das leichtsinnige Umgehen damit. Wenn man es auf die leichte Schulter nimmt, dann vermehren sich die Lügen, ehe man sich versieht, gilt man als Lügner unter den Leuten und noch viel schlimmer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Bedeutung von wird geschrieben, also du wirst geschrieben als Lügner oder du wirst geschrieben als Aufrichtiger, ist das Urteil, das man über ihn urteilt. Ja, das ist das Urteil, eine Eigenschaft von diesen zwei, die er zurecht bekommen, zugeschrieben bekommt. Dann wird er mit dieser Eigenschaft, die er geschrieben bekommen hat, bekannt. Entweder unter den Leuten des Himmels oder diese Eigenschaft wird in die Herzen der Menschen eingegeben und sie ist auf der Zunge der Menschen wiederzufinden. Wenn einer zum Beispiel die ganze Zeit lügt, und so lange nicht, bis er bei Allah als Lügner geschrieben wird, dann wird in die Herzen der Menschen eingegeben und in ihre Zungen findet man diese immer wieder, dass der und der ein Lügner ist. Weil er selber die ganze Zeit lügt. Oder das Gegenteil, wenn jemand die Ehrlichkeit aufrichtig hat, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala bei den Ehrlichen geschrieben wird, so werden erstmal die Leute im Himmel, die Engel im Himmel, wissen, dass du der Ehrliche, Aufrichtige bist und dann die Leute hier auf der Erde würden ihr Herz oder ihre Zunge bekommen, dass der und der ein Herrchen ist. Möge Allah ein Herrchen. Lügen, meine geehrten Schwester, ist das wissentliche Gegenteil von der Wahrheit zu sagen. Also Lügen bedeutet, wenn du absichtlich und wissentlich das Gegenteil von dem sagst, was die Wahrheit ist. Subhanallah. Und dies hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten. Besonders wenn man oft lügt, kann man ihn sehr schwer unterlassen. Wenn es schon, subhanallah, dieses Lügen ist hier im Westen oder in der neuen Generation vielleicht, sage ich mal so, ist eine Krankheit geworden. Man lügt wegen jeder Kleinigkeit, um den Problemen aus dem Weg zu gehen. Subhanallah, ein Muslim, der lügt nicht. Ein Muslim, der lügt nicht. Der ist bemüht, die ganze Zeit die Wahrheit zu sein, ehrlich zu sein. Und er stammt auch darin, in der Wahrheit, in der Aufrichtigkeit. Und wenn du aufrichtig bist, dann hast du auch nichts zu befürchten, wenn du die Wahrheit sagst, subhanallah. Deswegen diese Krankheit, dass man so leicht eine Lüge, das ist eine Krankheit der Jahiliya, die gekommen ist und die sich verbreitet hat. Und man sieht das sehr, sehr viel hier in Deutschland. Ja, unter den deutschen Geschwistern hört man das viel. Frauen oder Männer. Dieses Lügen, man lügt sehr viel. Man redet über eine Sache und es ist anfangs wahr und dann fügt man ein, zwei Kleinigkeiten dazu und dann wird es eine Lüge. Und eine Lüge bringt dann die andere Lüge. Und es geht dann immer so weiter. Und es gibt drei Arten von Lügen. Die erste ist eine Lüge, die Kufr ist, die dich aus der Religion rausschmeißt. Die zweite ist, die eine große Sünde ist, für dich. Eine große Sünde, wo etwas eine Reue braucht. Und die dritte ist eine kleine Sünde. Was die kleine Sünde angeht, so ist das eine kleine Lüge, die den Muslimen nicht schadet. Doch sollte man Allah subhanahu wa ta'ala darin fürchten. Denn kleine Kieselsteine machen auch einen Berg aus. Und so ist das, subhanallah. Wie oft hat man gesehen, man hat eine kleine Lüge angefangen, hat gesagt, ich mache hier eine Lüge aus, aber das ist auch schon Thema raus. Dann wurde die Lüge immer größer, bis ein Berg ausgefallen. Wie oft habt ihr das erlebt? Wie oft habt ihr das gehört? Ihr müsst mal drüber nachdenken, über diese Angelegenheit. Eine kleine Lüge, ein kleiner Ball, wenn man ihn gleich runterschmeißt im Schnee, wird auch zu einem großen Schneeball, zu einem großen Ball getan, muss man aufpassen. Deswegen sagten die Vorfahren, die Sünden sind ein Weg zum Kufr und die Grenzen sind ein Weg zum Tod. Man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten in dieser Angelegenheit. Was den Kufr angeht, was die große Sünde angeht, die Lüge als große Sünde, so ist es, wenn die Muslime darunter einen Schaden haben. Wenn du lügst und die Muslime, oder du selbst vielleicht sogar, oder deine Familie, die Muslime, die Menschen haben einen Schaden von dieser Sache. Und eine von diesen hässlichen Lügen ist das Lügen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als das Lügen auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam unter den normalen Menschen. Subhanallah. Dass man sagt, ich lüge über den Propheten. Subhanallah, es mir einfällt, es gibt ein Volk von Leuten, die sagen, wir lügen nicht über den Propheten, wir lügen für ihn. Subhanallah, sie sagen, wir lügen nicht über ihn, aber wir lügen für ihn. Damit wir aus dieser Sache rauskommen oder so. Subhanallah. Es ist eine gewaltige Sache, dass man über diese Sache lügt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gewarnt und er hat gesagt, das Lügen über mich ist nicht wie das Lügen über irgendeinen anderen wie von euch. Denn wer über mich absichtlich lügt, der sichert sich seinen Platz im Feuer. Wenn du über den Propheten sallallahu alaihi wasallam absichtlich lügst, absichtlich eine Lüge verbreitest, dann kannst du schon vorbereiten. Dann kannst du deinen Platz schon in der Hölle vorbereiten. Außer natürlich, du bereust aufrichtig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine große Sünde, die braucht Taube. Die werden nicht gelöscht, der Fuß darf. Braucht eine Reue, subhanallah. Und der Muslim, der muss aufpassen, wenn er Sachen zum Beispiel über WhatsApp und Facebook weiterschickt. Wenn er etwas weiterschickt und sagt, das hört sich schön an, und er weiß nicht, ob die Sache authentisch ist oder nicht, muss man aufpassen mit diesen Sachen. Besonders den Hadith. Wenn du eine Sache weiterschickst, einfach so, subhanallah, dann musst du aufpassen, dass das vielleicht sogar eine Lüge ist, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wird. Und subhanallah, wir hatten vor ein paar Monaten eine Lüge. Die wollten sie auf eine irregegangene Sekte zurückführen. Subhanallah, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, es ist überall rumgegangen. Das ist Katastrophe, man muss aufpassen. Man muss aufpassen mit diesen Angelegenheiten. Was aber den Kufr angeht, meine geehrten Brüder und Geschwister, ist, wenn du über Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gibt es denn jemanden, der schlimmer ist als jener, der über Allah lügt? Es gibt niemanden, der schlimmer ist als der, wo Allah lügt. Sogar die Gelehrten sagen, das Lügen über Allah kommt an allererster Stelle, bevor die Tat des Schirks kommt. Schaut mal. Weil in einem Vers heißt es erst, dass du über Allah etwas sagst, was du niemanden nicht weißt und dann Schirk begehst. Das ist ein Vers vom Koran. Und die Gelehrten sagen, wegen dem ist das Lügen über Allah schlimmer als die Schirktat. Subhanallah. Dass du über Allah sagst, Allah macht so, Allah macht dies, Allah will das nicht, Allah will das so. Dass du halal zu haram machst oder haram zu halal machst, ist eine Lüge über Allah. Das ist eine Lüge in der Religion. Das ist eine Sache, die schmeißt dich aus der Religion raus, wenn du sie absichtlich machst. Wenn du sie absichtlich und wissentlich machst, dann schmeißt sie dich aus der Religion raus. Und wenn du leichtsinnig nicht damit bist, dann sei in Acht, dass du nicht leichtsinnig aus der Religion fällst. Fühlst du so leicht mit deiner Religion, dass du sagst, das könnte Allah gesagt haben? Nein. Über Allah subhanahu wa ta'ala gibt es nicht könnte. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, was halal ist und was haram ist. Halal ist klar und haram ist klar, sagt der Prophet. Und im Koran sind seine Angelegenheiten klar. Deswegen, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sagt ihr denn über Allah, worüber ihr kein Wissen habt? Sagt ihr über Allah, worüber ihr kein Wissen habt? Subhanallah. Das ist bei den meisten Leuten so. Das ist wirklich, subhanallah, dass die Leute anfangen und reden, sagen, Allah hat es so gewollt. Auch wenn du sagst, der Prophet hat das so gesagt und es wird zurückgeführt zu Allah, subhanahu wa ta'ala, hast du ein Problem, subhanallah. Das ist eine gewaltige Sache. Wenn du sagst, große Taten, die bekannt sind in der Umma, die haram sind, die zu halal erklärst, wie zum Beispiel Zina, Alkohol, Drogen, Musik, und Zinsen, all diese Sachen, wenn du sagst, das ist halal, heute ist halal, früher war nicht halal, heute ist halal, dann fliegst du aus der Religion, wenn du das absichtlich machst. Oder Sachen, die sind halal, die machst du zu haram. Ja, wie zum Beispiel, wenn du sagst, Wasser trinken ist haram. Man darf nur noch Cola trinken. Ja, muss aufpassen. Das hört sich witzig an. Aber wenn du das absichtlich machst, wenn du das absichtlich machst und sagst, Allah hat gesagt, das und das ist halal, das und das ist haram, obwohl das nicht so ist, dann fliegst du aus der Religion raus und du brauchst noch mal Schahad. Subhanallah, wir müssen aufpassen mit diesen Angelegenheiten. Diese Lügengeschichten, die machen uns fertig. Besonders unsere Jugendlichen müssen wir davon schützen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt. Ja, Rasulullah, ist der Gläubige ein Feigling? Sagt er, ja. Also keine Angst haben, ja. Sagt, ist ein Gläubiger geizhals, kann er geizig sein? Sagt der Prophet, ja. Sagt er, ist ein Gläubiger ein Lügner? Sagt der Prophet, nein, niemals. Niemals. Er lügt niemals. Niemals lügt er, niemals verdreht er die Wahrheit. So ist ein Gläubiger. Und subhanallah, normalerweise unter den Muslimen, es muss eine Sicherheit herrschen. Wenn ein Bruder in dem Islam etwas erzählt, so und so ist passiert, du musst davon ausgehen, er sagt die Wahrheit. Aber heutzutage, du kannst niemandem vertrauen. Du weißt nicht, was er erzählt, ob das Lüge ist oder Wahrheit ist. Und deswegen müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala darin fürchten. Und wisst, meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat weder im Ernst noch im Spaß gelogen. Er hat weder im Ernst noch im Spaß, er sagte sallallahu alaihi wa sallam, Lügen ist weder im Ernst noch im Spaß erlaubt. Und er sallallahu alaihi wa sallam sagte, wehe jenem, der zu einem Volk geht, ja, spricht und dann lügt, damit sie über ihn lachen, oder damit er sie zum Lachen bringt, weh ihm. Und subhanallah, wir sehen das überall. Du darfst nicht vor den Menschen stehen und Comedy machen und Spaß machen und dabei lügen. Ja, du stellst dich hin und versuchst die Leute zum Lachen zu bringen. Sogar die Mehrheit der Gelehrten, du darfst gar nicht vor die Leute treten und irgendwelche Witze machen, damit du sie zum Lachen bringst. Warum machst du das? Subhanallah. Denn diese Sache führt dich zum Lügen. Wenn du sagst, ich lüge doch nicht beim Comedy, beim Spaß machen, aber die Sache wird dich zum Lügen bringen, weil irgendwann gehen dir die Geschichten raus. Dann erfindest du die Geschichte. Diese Comedies, diese Muslime heutzutage, die sie im Fernsehen, im Internet überall auftreten, ja, die sagen, ich bin ein Star, ich bin das, ich bin Comedian. Heutzutage verdient man sein Geld mit Lügen, subhanallah. Stellt sich einer vorne hin und erzählt irgendwelche Geschichten, damit die Kuffar über ihn lachen. Allah. Sie erzählen Geschichten über Niqab, über Hijab, über Gebet, über Bad, über Allah und seinen Gesandten, damit die Kuffar darüber lachen und die Leute zu ihm klatschen, subhanallah. Und wir finden das witzig. Wir sagen, ah, tolle Geschichte hat erzählt. Ja, so ist das entstanden, so ist das passiert, so ist so gekommen. Subhanallah, das ist eine gewaltige Sache. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Diese Sache ist nicht erlaubt in unserer Religion. Und diese Sache, die sich verbreitet hat, besonders jetzt, in den letzten 2, 3 Jahren, oder sagen wir in den letzten 5 Jahren, die Muslime sind hervorgekommen und haben diese Comedy-Sache angefangen. Man sieht das in Deutschland, man sieht das auch in anderen Ländern. Die nennen sich Muslim-Comedy, ja, oder muslimische Komedian, sagen, ich bin Muslim, aber. Was gibt es denn aber? Es gibt kein, ich bin Muslim, aber. Du bist Muslim und fertig. Nicht aber und dann erzählst du irgendwelche Witze über deine Religion, erzählst du Witze. Subhanallah, würdest du zufrieden sein, wenn jemand über dich lügt, über deine Familie, über deine Frau und Kinder lügt, über deine Mutter und deinen Vater lügt, über deine Ehre spricht? Würdest du niemals zufrieden sein? Aber wir sind zufrieden, wenn jemand über Allah und seinen Gesandten lügt. Möge Allah uns verzeihen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, er selbst hat niemals gelogen, weder im Ernstfall noch im Spaß, weil er sagte, ich mache Spaß und ich spreche dabei nur die Wahrheit. Schaut mal. Er sagt, ich mache auch Spaß. Spaß ist erlaubt in deiner Religion. Machst du Spaß. Aber warum lügst du dabei? Warum lügst du dabei, subhanallah? Der Prophet hat auch Spaß gemacht. Aber er hat niemals dabei gelogen. Und er ist unser Vorbild. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor den Lügen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Gerechten und den Ehrlichen machen. Allahumma ja'alna min al-muttaqin.